als ich träumte einen Apfeltraum in Moll. Alle Äpfel hatten ein Gesicht, jedes weinte bitterlich. Und der Apfelbaum, der neigte sich zu mir. Rötzlich schüttle mich, Fremder, mein Gewicht ist gar zu schwer. Träume deinen Traum unterm Apfelbaum doch hinterher. Sagte nicht in seinem Garten war.